Ja, ihr Lieben, schön, dass wir wieder talken können. Die Osterpause ist vorbei. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Und wir beginnen jetzt unsere neue Staffel mit einer gravierenden Neuerung, nämlich mit einer neuen Telefonnummer. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, heute Abend und eben die ganzen nächsten Abende auch bis zur Sommerpause, dann solltet ihr wählen, müsst ihr wählen 0180 5678 111. Kann man sich ganz gut merken. 0180 5678 111. Das ist unsere neue Telefonnummer. Heute sind wir ganz offen. Offenes Talkradio, offene Talkradio-Show für alle eure Themen. Also wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, 0180 5678 111. Erster Anrufer diese Woche und heute Nacht, das ist Christopher und der ist 21 Jahre alt. Hi. Ja, hi Domian, grüß dich. Hast du schöne Ostern gehabt? Ich habe sehr schöne Ostern gehabt, das ganz ruhig mit Familie und so weiter. Ich hoffe, du hattest auch ein paar ruhige Tage. Ja, ich ganz ruhig. Auch was frei. Hatte ich, zwei Wochen. Ja, wunderbar. Das hat auch gut getan, mal. Schön. Ja, ja. Aber jetzt sind wir wieder alle beieinander und du kannst loslegen mit deinem Thema. Ja, offenes Thema ist heute, da hatte ich auch Glück. Ich wüsste auch nicht, wo das sonst reinpasst. Mich bewegt im Moment die Frage, Mann oder Frau, was will ich? Hetero oder Homo, was bin ich? Das ist alles irgendwie eine ganz schön wilde Geschichte. Ich habe halt die letzten Jahre eigentlich schwul gelebt, auch hier in Köln schwul gelebt, habe also auch die Szene durchpflügt und habe halt in der letzten Zeit gemerkt, dass sich bei mir da wohl was verändert hat, dass ich auch wieder für die Frauenwelt ein bisschen offener geworden bin. Was heißt wieder? Warst du früher schon mal offen für die Frauenwelt? Nee, eigentlich nicht so unbedingt. Da war wohl mal was, aber das war auch irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also bisher eine relativ schwule Biografie gehabt. Richtig, richtig, ja? Ganz genau. Naja, und jetzt ist es so, dass ich eigentlich mir doch eine Frau wünsche und Familie und Kinder. Wünschst du dir primär eine Frau oder wünschst du dir primär eine Familie und Kinder? Das ist die Frage, die sich mir auch des Öfteren stellt, wo ich mir auch einfach manchmal nicht so ganz sicher bin. Ne? Stell dir vor, es wäre möglich, dass man, was hoffentlich bald möglich sein wird, als Schwule heiraten kann und auch problemlos, dass ein schwules Pärchen problemlos Kinder adoptieren kann. Wäre das für dich eine Alternative? Nee, es wäre für mich keine Alternative, weil für mich einfach auch irgendwie die schwule Beziehung keine Alternative mehr darstellt. Also ich habe halt irgendwie letztes Jahr schon mal eine Beziehung zu einer Frau gehabt, das war aber ziemlich chaotisch, das lag schon an der Frau. Aber da habe ich halt Momente gehabt, die habe ich in schwulen Beziehungen nie erlebt. Halt mit Geborgenheit, Nähe, ganz viel Wärme. Und das fehlt mir halt irgendwo. Und mein Problem ist halt, dass ich nach wie vor Männer attraktiv finde, körperlich attraktiv und Frauen eben nicht so besonders. Wie war das denn, als du mit diesen Frauen zusammen warst, was so die körperliche Ebene betrifft? Hat dir der Sex richtig Spaß gemacht mit Frauen? Ja, schon. Also ich fand das auch eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Eher zögernd oder würdest du sagen, man muss sich dann gewöhnen, aber es ist auch schon ziemlich scharf. Es ist auch schon ziemlich scharf und es war auch eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Ich denke, das kommt da eben auch auf die Frau an. Ich denke, wenn das eine andere Frau gewesen wäre oder wenn das da einfach auch beziehungsweise besser gestimmt hätte, dann hätte es mir auch den Kick gegeben. Weißt du, was ich für ein Gefühl gerade gehabt habe, als du es erzählt hast, als du deine Geschichte erzählt hast? Der Bursche hat bisher schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Und wenn er einen guten Typ getroffen hätte oder vielleicht treffen würde, könnte es sein, dass er anders denkt. Liege ich da richtig? Ja, ich denke, du liegst nicht ganz verkehrt. Also irgendwie ist es vielleicht schon so. Es ist natürlich wunderbar, wenn du dich für Frauen interessierst. Und wenn du auch die Sexualität mit einer Frau entdeckst. Es ist nicht wunderbar, wenn du das aus Frust machst, dass du in der schwulen Welt nicht zurande kommst. Dann ist es nicht in Ordnung, ne? Ja, sicher. Das ist wohl nicht ganz verkehrt. Aber du bist erst 21 Jahre alt. Du solltest vielleicht jetzt noch nicht groß an Familie und Kinder denken, sondern versuch das doch einfach mal mit einer Frau. Suche eine Beziehung. Das ist ja genauso schwierig, eine gute Frau zu finden, wie einen guten Mann zu finden. Ja, das ist richtig. Ich habe momentan einfach nur Panik, irgendwie bi zu sein. Warum Panik? Es ist wunderbar. Wunderbar, weiß ich nicht. Ich habe da immer so die Befürchtung, dass ich irgendwie denke, habe ich das eine, will ich das andere, weißt du? Aber das musst du erstmal alles ausprobieren und leben. Ich bin ja so ungeduldig. Ach was. Ja, klar. Nein, aber ich meine, das ist ein gutes Alter, um jetzt mal die andere Seite auszuprobieren. Und wenn du 24 bist, unterhalten wir uns nochmal und dann ziehen wir mal ein Resümee von den beiden Sachen. Ja. Von den verschiedenen Jahren. Ja? Also jetzt ran an die Frauen und wenn du eine gute Frau findest, mach es erstmal. Ja, dann denkt man doch nicht ans Heiraten und an so feste Sachen. Okidoki. Ja? Alles Gute, viel Glück. Dir auch, mach's gut. Viel Spaß mit dem Freund. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, unsere neue Telefonnummer, die muss ich jetzt ganz oft sagen. Die andere, die war ja jetzt 3 Jahre eingebrannt in euren Köpfen. Die kriegt man so schnell auch nicht raus. Und ich werde sicher sehr oft mich versprechen und immer noch die 0 sagen. Ich wiederhole das jetzt gar nicht mal. Nein, unsere neue Telefonnummer heißt 0180 5678. Wir haben ganz lange gestrickt und haben überlegt, wie schaffen wir eine schöne Telefonnummer, die einprägsam ist. Und 5678 ist ja nun grandios. 0180 5678 111. Wenn ihr mit mir reden wollt. Jetzt will mit mir reden der Jörg und der ist 30 Jahre alt. Hallo. Hallo Jörg. Ja, hier ist der Jörg. Ja. Erstmal guten Abend. Guten Abend. Ja, die neue Telefonnummer war erstmal ein Schock, sag ich mal. Das war eine totale Überraschung. Ich hoffe, du hast dich erholt. Ich feier kein Ostern. Und liegst nicht mit Herzbeschwerden jetzt vor dem Fernseher, weil die Telefonnummer nicht werden, oder? Nee. Also, mein Problem ist nicht so ein schönes. Es geht darum, ich bin jetzt 30 Jahre und habe noch nicht geschafft, eine Beziehung zu einer Frau zu kriegen und ich habe also mit einer Frau noch nie geschlafen. Mhm. Hast du überhaupt schon mal einen Kontakt mit einer Frau gehabt? Also eine Nähe? Ja, Näherin. aber das ist kein Sex. Kein Sex? Kein Sex. Mhm. Du hast noch nie mit einer Frau geschlafen, du hast noch nie eine Frau geküsst? Geküsst schon, ja, aber nicht. Richtig? Aber kein Zungenkuss. Kein Zungenkuss, also Küsschen auf die Wange und so. Mhm. Bisschen Händchen halten, war das denn schon mal? Das war schon, ja. Mhm. Wie erklärst du dir das, dass du mit 30 Jahren das bisher noch nicht, dass sich das noch nicht ergeben hat bei dir? Das ist ein ganz großes Problem. Ich bin in meinem Kindesalter im Jahre von 10 bis 15 von einem Mann sehr, sehr oft vergewaltigt worden. Mhm. Wer war das? Das war ein Junge, der hat bei mir im Haus gewohnt und der hat meine Schwäche zu dieser Zeit total ausgenutzt. Mhm. Das heißt, ich hatte zu diesem Zeit sehr schweres Asthma und auch Neurodermitis war körperlich also ganz unten. Mhm. Und das hat er total ausgenutzt. Mhm. Das ging 5 Jahre lang? 5 Jahre lang, ja. 5 Jahre lang, ja. Wie oft passierte das? Im Monat oder in der Woche? Das konnte man sogar nicht sagen, nach Lust und Laune, wie er wollte und wann er Zeit hatte, wo die Eltern nicht da waren. Aber es passierte schon oft? Sehr oft. Also ich habe nach dem 5. Mal aufgehört zu zählen. Er hat dich regelrecht vergewaltigt. Genau. Er hat dich zum Analverkehr gezogen. Genau, ja. Ja, 5 Jahre lang, schlimme Zeit. Zum Abspritzen und so. Also wirklich heftigst. Mhm. Du musstest dich ihm völlig hingeben und musstest alles machen, was er wollte. Du musstest auch oral mit ihm verkehren. Genau, ja. Mhm. Hast du in der Zeit denn irgendjemandem davon erzählt? Das war das zweite Problem. Mein Vater war Alkoholiker, meine Mutter war nervenkrank. Mhm. Also das war sowieso die Hölle und da konnte ich nichts sagen. Und also auch eine angeschlagene Familiensituation. Genau, ja. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass ich einfach auch Angst hatte. Also er hat mir gesagt, wenn ich was erzählen würde, würde er mich umbringen. Mhm. Also massive Angst. Genau. Nach 5 Jahren war dieses Martyrium vorbei. Mhm. Warum? Wie hat sich das dann... Er ist weggezogen. Ja. Und da warst du in Sachen Sexualität erstmal wahrscheinlich vollkommen... Ja, ich habe davon nur Ekel, das war was Dreckiges, kann ich sagen. Also furchtbar, also was Schmutziges eher. Mhm. Gab es denn dann irgendwann überhaupt eine Zeit, wo du eine Sexualität mit dir persönlich erlebt hast, dass du die bei dir entdeckt hast und du alleine... Ganz dann langsam, ganz langsam. Mhm. Und das war halt, selbst heute noch bei Selbstbefriedigung habe ich so ein schmutziges Gefühl dabei. Hat dieser Junge dich denn auch gezwungen, dass du mit ihm anal verkehren musst oder hat er es dann bei dir ausschließlich gemacht? Er hat es bei mir gemacht. Mhm. Du hast heute noch das Gefühl, dass du was Schmutziges machst, wenn du dich selbst befriedigst? Genau. Mhm. Das ist wahrscheinlich, natürlich ist das die Hauptursache, dass du so blockiert bist, ne? Genau, dass du keine Beziehung aufbauen kannst. Genau. Hast du denn, Jörg, nach diesen schlimmen Jahren irgendwann mal die Hilfe eines Arztes, eines Psychologen gesucht? Zwei Therapien gemacht. Zwei Therapien, aber die haben mir nicht geholfen. Mhm. Wie kommt das? Ja, ich habe das Gefühl, da ist an mir vorbeitherapiert worden. Hast du denn während dieser Therapien den behandelnden Ärzten oder Psychologen erzählt von diesem Missbrauch? Habe ich, ja. Hast du? Mhm. Ich hatte also auch, ich muss dazu sagen, ich habe auch so eine Angst, auf Leute zuzugehen dadurch. Ich habe also auch kein Vertrauen zu einer Frau. Mhm. Ich bin also sehr, sehr eifersüchtig. Bist du sicher, dass du heterosexuell bist? Das bin ich auch 100%. 100%ig. Ich habe also, mich kann ein Mann anfassen, dann ekelt es mich schon. Ich vermute, Jörg, dir sind so viele Wunden zugefügt worden und so viele Verletzungen. Und du hast zweimal den Versuch unternommen, dich therapieren zu lassen. Mhm. Dass das nicht ausgereicht hat. Ja. Dass du wahrscheinlich oder ziemlich sicher das nochmal versuchen musst. Mhm. Dass du nochmal dir einen Therapeuten suchen solltest. Deines Vertrauens. Das Wobei du natürlich jetzt vermute ich auch schon gar keinen Bock mehr hast darauf, ne? Oder? Teilweise schon, weil ich sag's mal so, da gibt's irgendwelche Quacksalber, die, wie soll man sagen, die ganz einfach mit ihrem Reden kommen und sagen, ja, so und so musst du dich verhalten und du willst das, aber du kannst das nicht. Da ist dir aber nicht sehr geholfen mit, ne? Mit solchen Ratschlägen. Wie gehst du denn dann überhaupt mit deinem sexuellen Druck um? Jeder Mann hat das ja nun, mein Gott, du bist ja in den besten Jahren. Es ist furchtbar. Ich sehe mich, das Schlimme ist, ich sehe mich ja auch noch nach Zärtlichkeit, nach Liebe und nach Zuneigung. Mhm. Ja. Es ist nicht nur die Sexualität, sondern eben auch all das andere, was dazugehört. Das dazugehört und das fehlt alles. Und gerade die letzte Begegnung mit der Frau, die war besonders heftigst. Die hat mich nämlich total ausgenutzt, die hat mir 3000 Mal geklaut und... Ach, solche Sachen sind dann auch noch passiert. Ja, genau. Mhm. Was machst du so in deinem Leben? Was machst du vom Beruf? Ich bin Telefonist im Krankenhaus. Telefonist im Krankenhaus. Also hast einen festen Job hast du. Genau. Pass auf, Jörg. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt ein bisschen redest. Und ich würde dir dringend raten, doch nochmal diesen Weg zu gehen, einen für dich guten Psychologen zu finden. Vielleicht ist das Problem, so einen zu finden. Ist mir völlig klar. Deswegen biete ich dir dieses Gespräch mit meiner Psychologin, mit der Petra an. Vielleicht resultiert da was Gutes raus. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Leg mal auf und die Petra wird dich gleich anrufen. Also ich möchte nochmal sagen, dass eure Sendung echt klasse ist. Danke. Und lass dich von irgendwelchen Leuten nicht immer so unterbuttern. Die sind einfach nur neidisch. Hast du das Gefühl, dass ich mich unterbuttern lasse? Nee, die greifen dich halt immer ein bisschen an und das sind so Neidhammel. Aber man muss Kritik ja auch hinnehmen. Genau, ja. Jörg, alles Gute. Leg auf, wir rufen dich gleich zurück. Tschüss. Unsere neue Telefonnummer, ich sag's jetzt, bis es euch aus den Ohren herauskommt, 0180-5678-111. So erreicht ihr mich. Auf dem schnellsten Wege. Der direkte Draht zu Domian, 0180-5678-101. Diese Nummer hat auch, pfiffig wie sie ist, Christa gewählt. Und Christa ist 54 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Christa. Ja. Was ist los? Ich wollte erst mal sagen, noch schöne Ostern. Ich habe keine schöne Ostern verlebt. Und macht so weiter an der Sendung. Sie macht mir Spaß. Ich gucke jeden Abend zu. Ja. Und ich möchte auf das Thema kommen. Ich habe vor 3 Monaten einen Mann kennengelernt, 49 Jahre. Und das erste Treffen war okay. Und als er bei mir weg ist, und habe ich nichts gehört. Wie hast du ihn denn überhaupt kennengelernt? Durch den Sender RPR2. Aha, das Schlagerradio. Ja. Aha, ja. Die machen immer so Partnervermittlungen, ne? Ja. Ja. Ja. Ja. Und wenn er hier bei mir war, war alles okay. Mhm. Da ist immer versprochen worden, dies und das und das. Und er hat mir sogar in der Karte geschrieben, dass unsere Hochzeit am 9.9.99 sein sollte. Ja, das war aber ein Draufgänger, was? Wie, und da war der ein einziges Mal bei dir? Und nee, dann... er war öfters hier. Ach so, gerade habe ich so verstanden, dass er nur einmal da gewesen ist. Nein, das erste Treffen war okay. Mhm. Und dann ist er krank geworden und das habe ich aber dann erst später von ihm selbst erfahren. Und beim zweiten Treffen waren wir in Kaiserslautern. Ja. Und da ist mir aufgefallen, was mit dem Mann los ist. Was war denn los? Schon finanziell. Ja. Da musste ich ihm schon aus der Patsche helfen. Mhm. Und dann habe ich 3 Wochen von ihm nichts gehört. Wie viel Geld hast du ihm denn da gepumpt? 60 Mark. Ist schade, wenn es weg ist, aber ist noch keine Katastrophe, ne? Ja, es kommt noch schlimmer. Ah ja, ja, erzähl. Und dann hat er sich 3 Wochen nicht gemeldet. Mhm. Und dann kam ein Brief, ich möchte ihm bitte verzeihen. Mhm. Ja, es wäre bei ihm zu Hause etwas eingetroffen, was mit mir nichts zu tun hätte. Also die Sache käme nicht mehr vor, ja, dass er sich nicht mehr melden würde. Ja? Und er war am 5.4. bis 6.4. bei mir hier. Mhm. Zu Hause. Also bis vor kurzem. Ja. Hm? Wie ist der Stand der Dinge jetzt, Christa? Heute? Ich muss dazu sagen, er hat mir sehr weh getan, denn er ist hier bei mir weg und hat sich Geld geliehen, für sein Auto in der Werkstatt zu holen. Und das Geld ist nicht für das Auto genommen worden, ja, sondern für Fußballstadion und Eisstadion. Also, er ist über alle Berge mit dem Geld. Ja. Wie viel Geld ist es denn jetzt insgesamt, das du ihm gepumpt hast oder gegeben hast? Naja, man kann sagen, ich habe ihm auch Sachen bestellt, auf meinen Namen, und das Geld habe ich auch noch so bekommen. Also, es sind so rundgerechnet, wenn ich alles zusammenrechne mit dem Osterfeiertag, wo ich da auf ihn gewartet habe, ja, und er nicht kam. Sag mal die Summe ungefähr, damit ich mir eine Vorstellung machen kann. Also mit den Sachen, wo ich bestellt habe, sind es so 650 Mark. Du bist auf jemanden reingefallen, ne? So hört sich das an, Christa. Ja. Du bist auf jemanden reingefallen. Du weißt im Moment überhaupt nicht, wo er ist und wie du ihn erreichen kannst. Doch, doch, ich kann ihn erreichen, aber er geht nicht mehr ans Telefon mit den Worten, mit der will ich nichts mehr zu tun haben, ich stehe da nicht mehr. Kannst du ihn anzeigen? Hast du eine Adresse von ihm? Ja, ich habe die Adresse und ich werde ihn anzeigen. Ja, das wäre sicher der richtige Weg, ne? Und guter, wirklich wichtiger Hinweis, dass du demnächst vielleicht sehr viel vorsichtiger sein solltest, wenn du über irgendwelche Vermittlungen oder weiß der Teufel worüber Männer kennenlernst, ne? Ich habe mich an den Sender RBR 2 gewendet. Die Kollegen können natürlich auch nichts dafür, ne? Das, ja, und er hat sich wieder dorthin gemeldet, ah, ja, dann können die um eine wissen. Frau zu suchen. Ich möchte die Frauen alle garen warnen vor diesem Mann. Also Christa, ich hoffe, dass dir so etwas nie wieder passiert. Und vielleicht kriegst du über die Anzeige ein bisschen von deinem Geld zurück. Das wäre wichtig und schön. Und sei vorsichtig demnächst, wenn du sowas machst. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Glück. Ja, danke, mach weiter so. Christa, ciao. Ciao. Tschüss. Mustafa, 24. Hallo Domian. Mustafa, guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte erstmal zuerst sagen, deine Sendung ist echt spitze. Danke. Obwohl wir 2 Wochen jetzt nicht da waren, sagt ihr das alle. Du warst echt super, ich hab dich echt vermisst. Ihr seid klasse. Du bist echt super, Domian. Wer sagt immer, ich liebe euch alle? Wer war das noch? Ich liebe dich auch, wirklich. Ach, das ist schön. Ich mache jetzt nur noch jede Nacht, sagen wir 4-5 Stunden, jede Nacht nur noch Sendung. Ich höre dich so gerne, wirklich. Mustafa, jetzt aber zum Thema. Ihr ist peinlich, also, hier mit uns beiden. Das ist also echt schwierig. Und zwar letztes Jahr im Sommer, da waren wir in Mallorca. Ja. Im Urlaub. War's doch schön. Ja, aber ja, schön war es ja auch. Und dann habe ich mit meinem Freund, also ich muss dazu sagen, ich habe eine Freundin. Ja. Seit 2 Jahren. Ja. Und die hat immer von heiraten gesprochen und so weiter. Und da war ich mit meinem Freund, war ich im Urlaub alleine. Da wollte man einen drauf machen. Und dann sind wir abends irgendwann total besoffen nach Hause gegangen ins Hotel. Und dann kam es halt dazu. Zu was kam es? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Lass mich raten, du hast mit deinem Freund gepennt. Ja, genau. Mhm. Und mein Freund, der war vorher schon immer schwul gewesen. Mhm. Nur das ich ist, wusste das auch immer. Das ist so im Suff passiert. Genau. Ich habe also meine Hand, der Freund von mir heißt Big hier. Und der soll das auch ruhig wissen, der weiß das auch. Mhm. Und der hört bestimmt jetzt auch zu. Mhm. Und ja, und der lag neben mir. Mhm. Dann habe ich meine Hand bei dem auf die Brust getan. Mhm. Und der war so schön behaart. So. Da hast du gedacht, ich lasse die Hand auf der Brust liegen und gehe mal noch ein paar Zentimeter tiefer. Genau. Da ist es noch schöner behaart, ne? So hast du wahrscheinlich gedacht in dem Moment. Genau. Und dann hat dir das richtig gut gefallen, oder? Ja. Und der hat auch echt einen Steifen gehabt. So. Mustafa, wo liegt jetzt das Problem? Das Problem liegt, dass du darin, dass du eine Freundin hast, oder wo? Worin? Ich habe eine Freundin und die weiß nichts davon. Ist das nur jetzt einmal auf Mallorca passiert oder habt ihr beide nur Spaß dran gehabt? Das ist einmal passiert, aber ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Würdest du das denn gerne nochmal machen? Ja, das ist ja das Problem. Du ist ja schon viel Zeit ins Land gegangen seit letztem Jahr Sommer, ne? Letztes Jahr Sommer war das in Mallorca, sagst du? Ja, Und fast 9 Monate jetzt. Ja, und zwischendurch ist es euch nicht irgendwie mal heiß geworden und ihr habt gedacht, machen wir es nochmal? Wir wollten. Das wäre beinahe wieder passiert, bei der Geburtstagsfeier vor einem Monat. Aber da waren zu viele Freunde. Mustafa, nun ist natürlich die entscheidende Frage, wie sehr du deine Freundin liebst und wie eng die Verbindung ist. Ich liebe meine Freundin sehr, bis auf diesen Abend, der da mit diesem Weg hier passiert ist. Und seitdem weiß ich nicht mehr weiter. Meine Eltern wissen das auch nicht. Das wäre eine Katastrophe. Ja, das musst du ja nun gleich auch nicht allen erzählen. Das ja, aber meine Gefühle sind mehr für Birki als für meine Freundin. Wenn dem so ist, wenn das wirklich so ist, dass du deinen Freund mehr liebst als deine Freundin, dann musst du dich für deinen Freund entscheiden, wenn das wirklich so ist. Und wie soll das dann weitergehen? Dein Freund ist schwul, ne, sagst du? Mein Freund ist schwul. Ja. Würde der denn sich auf eine Beziehung einlassen wollen mit dir? Der würde das, ja, sehr gerne. Ja, du würdest das dann nicht so, oder? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, was dann wird, wenn alle das wissen. Du hast Angst davor? Ja. Mustafa, das Entscheidende ist letztendlich, was du fühlst und was in deinem Herzen vorgeht. Das stimmt, Domian. Und wenn du dich letztendlich entscheidest für deinen Freund, musst du natürlich alle Konsequenzen tragen, die damit verbunden sind. Es wird erstmal unangenehm für dich werden, aber so ist es nun mal. Ja, aber das hört sich so einfach an. Ich weiß. Also, mehr kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, entscheide so, wie dein Herz es dir sagt. Weißt du, was das Schöne ist? Dass die Eltern vom Birki, die haben nichts dagegen, dass der schwul ist. Mein Lieber, wir kommen jetzt nicht mehr weiter. Ich glaube, das hast du verstanden, ne, was ich gesagt habe. Die letztendliche Entscheidung musst du treffen. Ja, ich weiß. Aber was würdest du denn an meiner Stelle machen? Ich würde das genauso machen, wie ich es dir gerade gesagt habe. Wenn ich den Freund mehr lieben würde, würde ich die Freundin verlassen. Also mehr für mein Herz entscheiden, ja? Ganz genau. Mustafa, alles Gute. Domian, du bist spitze. Alles Gute, tschüss. Einfach klasse. Tschüss. Das war Mustafa. Jetzt haben wir 1.23 Uhr, hier ist 1 live und das WDR-Fernsehen mit dem Talkradio Domian. Und wenn ihr mich erreichen wollt und mit mir reden wollt über alles Mögliche oder Unmögliche, über Gott und die Welt, über Privates oder auch Gesellschaftliches, 0180-5678-111. Herzlich willkommen, Emilie, 40 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen, ich bin Emily. Emily, ich habe es falsch ausgehört. Emily, ja, Emily, siehst du uns im Fernsehen? Ich sehe dich im Fernsehen. Da muss ich dich erstmal fragen, ich habe hier so einen komischen Monitor. Ist das Bild hell genug oder ist das irgendwie ein bisschen dunkel? Nee, für mich bist du gut sichtbar. Ist es gut sichtbar, dann liegt das hier am Mangel. Na wunderbar, dann brauchen wir hier nichts verstellen. Nee, wieso siehst du mich auch? Ja, du bist so verschwommen. Ich sehe dich da hinten sitzen, aber so richtig klar kann ich dich nicht erkennen. Es ist schade, dass du mich nicht erkennst. Ich würde dich verdammt gerne sehen. Dabei habe ich Probleme, Domian. Ja, natürlich, deswegen rufe ich ja an. Ja. Also, ich bin gute 40 Jahre alt, lebe in einer festen Partnerschaft und meine Gefühle spielen zurzeit auch ziemlich verrückt, weil ich mich in eine Frau verliebt habe. Also der Mustafa hat mich jetzt irgendwo... Heute ist die Nacht der Bisexuellen. Von allen Seiten funkt dir die Erotik. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ja. Du hast dich in eine Frau verguckt. Ja. Erzähl mir mal von der Frau ein bisschen. Die Frau ist verheiratet. Mhm. Sie weiß auch von meinen Gefühlen zu ihr. Hast du ihr das erzählt? Ja, da war ich sehr offen und ehrlich. Sie kann auch damit gut umgehen. Sie mag mich auch. Wie sehr sie mich jetzt mag, kann ich nicht ganz genau einstufen, aber ich denke schon auch sehr, sehr gerne. Wir hatten auch schon sexuellen Kontakt, eher mehr erotischen. Und ist auch sehr, sehr schön gewesen. Also es ist oder ja schon beachtlich, ne? Dass es so weit schon sich entwickelt hat. Ja, was aber mein Problem ist, dass ich auch meinen Partner sehr, sehr gerne mag. Mhm. Und er schon weiß, dass ich auch die Frau gerne mag, mhm. aber wohl doch nicht ahnt, wie weit es jetzt mit mir wirklich steht. Mhm. Also er denkt, dass ihr gute Freundinnen seid? Nun gut, er hat uns schon auch zusammen gesehen, weil wir auch in Swingerclubs gehen. Mhm. Aber da ist es ja nun eher unverfänglich, mhm. denke ich, weil mhm. das ja auch ja da gang und gäbe ist, sage mhm. ich mal, einfach mhm. so. Aber was mir halt Probleme bereitet, das ist, dass die Sexualität von mir aus zu meinem Partner nicht mehr so ist, mhm. wie sie schon mal war. Ich habe irgendwo manchmal nicht diese richtige Lust mehr dazu. Mhm. Oder anders gesagt, wenn ich mit der Freundin zusammen war, mhm. dann habe ich auch wieder so richtig heftig Lust mhm. auf meinen Freund. Mhm. Ach so, danach macht das dann mit dem Freund umso mehr Spaß. Ja, es ist eigenartig. Das ist ja lustig. Wie lange bist du denn mit deinem Freund zusammen schon? Seit 14 Jahren. 14 Jahre. Ja, bist du bisher ihm treu gewesen? Ja. Ja, ein ganz eindeutiges, klares ganz, Ja. Ganz mhm. bestimmt ja. Mhm. Und er hält auch zu mir, wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut. Wir lebt ihr auch zusammen, wohnt ihr in einer Wohnung zusammen? Nein. Nein? Mhm. Nein, geht. Aus verschiedenen Gründen. Diese Beziehung jetzt zu dieser Frau, ist das deine erste lesbische Erfahrung oder gab es vorher schon ähnliche Empfindungen oder Versuche? Empfindungen gab es wohl schon mal als junges Mädchen, da war ich in die Lehrerin verguckt, mhm. mal verliebt oder geschwärmt, ich kann es nicht so genau sagen. Aber es ist nie irgendwas Konkretes passiert? Nein, nein, mhm. konkret ist es nur mit der Frau. Könntest du dir denn vorstellen, nur mal jetzt als Gedankenspiel, dass du mit dieser Frau gänzlich zusammen wärst? Nee, dieser Gedanke ist doch nicht so, mhm. weil sie ist verheiratet, mhm. sie hat Familie, aber nicht nur deswegen, also ich für mich selber auch. Weil du deinen Partner auch sehr liebst, so hab ich dich gerade genau. verstanden. Mhm. Ich sitze eigentlich zwischen zwei Stühlen. Mhm. Wie hast du dir das denn gedacht, wie das nun weitergehen soll? Da entwickelt sich ja eine Sache, die noch intensiver werden könnte mit der Frau. Ne? Kann ja sagen. Das rein Sexuelle wäre auch nicht das Problem. Das Problem sind für mich die Gefühle, mhm. weil ich zu der Frau auch wirkliche Gefühle entwickelt habe. Du hast aber deinem Freund davon so in aller Offenheit noch nichts erzählt, ne? Nein, so offen nicht. Er weiß, dass ich sie gerne mag, er mag sie auch gerne, er kennt sie ja. Mhm. Was wäre denn, hast du darüber nachgedacht, wenn du ihm das so erzählen würdest, wie du das mir erzählt hast? Das ist es ja. Könnte es sein. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Es kann sein, dass er sehr, sehr verletzt ist und völlig panisch reagiert oder aggressiv, weiß ich was. Oder aber es könnte auch sein, nach 14 Jahren, dass er sagt, okay, ich lasse dir die Freiheit. Wir versuchen uns zu arrangieren. Könnte ja sein. Das glaube ich eigentlich eher, dass mhm. er so reagiert, dass er so offen reagiert, aber dass er insgeheim doch sehr verletzt sein würde. Mhm. Aber Emily, wenn du das schon denkst, dass der eventuell, oder dass es wahrscheinlich ist, dass er so offen reagiert, dann sag es ihm doch. Dir wird ein Stein vom Herzen fallen. Und vielleicht, wenn man das wahr, offen lebt alles, entwickeln sich noch ganz andere Dinge zwischen dir und deinem Freund vielleicht oder zwischen dir und der Frau. Das ist doch eine super Chance. Wenn du mir jetzt spontan gesagt hättest, nein, der schmeißt die Stereoanlage aus dem Fenster vor Eifersucht oder weiß ich was, der macht einen Aufstand. Dann sag es ihm doch. Ich glaube, das ist der bessere und der fairere, sofern es das Wort gibt, Weg für euch alle. Ja gut, der Meinung bin ich ja auch. Mhm. Aber wenn du das jetzt mir auch rätst, dann vielleicht kriege ich irgendwann den Absprung, mhm. das zu sagen. Mhm. Also den Mut dazu. Ja, genau. Das muss ja auch nicht sofort sein. Ja. Also guck mal, wenn man 14 Jahre mit jemandem zusammen ist, trägt man auch eine hohe Verantwortung für den anderen. Eben. Und ich glaube, du könntest ihm vielleicht gar nicht mehr richtig in die Augen sehen, wenn du diese Beziehung weiterhin parallel heimlich laufen lassen würdest, über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, du bist ihm das auch schuldig, ihm das zu sagen. Und wenn er dann sogar noch tolerant eventuell reagiert, ja, ist doch wunderbar. Vielleicht würdest du ihm denn auch so eine Freiheit einräumen, wenn er jetzt sagt, dass er vielleicht auch zu einer anderen Frau in irgendeiner ähnlichen Weise eine Beziehung aufbauen würde wollen, würdest du auch sagen, okay? Das weiß ich nicht so genau. Ich weiß, gleiches Recht für alle, aber da würde ich schon schlucken, denke ich. Ja. Deswegen, weil wir uns sehr, sehr ähnlich sind, sogar gleiche Sternzeichen haben und wir uns so wie eineiige Zwillinge sind. Was ich ganz irre finde, was du gerade erzählt hast, dass wenn du mit deiner Freundin erotisch zusammen bist, dass du danach noch abgefahrener mit deinem Freund schlafen kannst. Ja, ich denke mir mal, dass es vielleicht so ist, als wenn ich jetzt mit einem anderen Mann schlafe und dann nachher erst recht Lust habe ich nochmal auf meinen Freund. So denkst richtig du, toll. Dann. Denkst du an deinen Freund auch sexuell, wenn du mit der Freundin sexuell zugange bist? Nein, das ist das Eigenartige oder das Schöne vielleicht oder das Gute. Ich kann beides trennen. Wenn ich mit der Frau zusammen bin, nur die Frau. Ja. Wenn ich mit meinem Freund zusammen bin, nur der Freund. Das ist schön, das ist aber gut so. Aber dazwischen hänge ich in den Seilen und denke mir, oh Gott, ich hätte Lust auf sie oder ich möchte sie einfach nur streicheln oder umarmen oder sonst was. Also, Emily. Ja. Wenn du den Mut zusammenkriegst, demnächst, sag es deinem Freund und ruf mich irgendwann nochmal an und erzähl mir mal, wie das weitergegangen ist bei euch. Ich tue es. Ja, versuch das mal. Würde mich sehr interessieren. Ja, du mir. Alles Gute. Dankeschön für deinen Rat. Viel Glück. Tschüss, Emily. Tschüss. So, ihr Lieben, 1.31 Uhr und 31 Sekunden. Was sagt uns diese Zeit? Die Zeit sagt uns, dass wir jetzt eine ganz kleine Pause machen. Ihr Lieben, 1.31 Uhr und 37 Sekunden. Hier ist 1 Live, hier ist das WDR Fernsehen, hier ist Domian und hier ist unser Talkradio, das 1 Live Talkradio. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, dann ruft mich ganz einfach an. 0180 5678 111. So, das war die Telefonnummer, die habe ich jetzt ganz oft gesagt. Aber wir haben natürlich unser Faxgerät nicht abgeschafft. Das heißt, ihr könnt uns auch per Fax erreichen. Die Faxnummer lautet wie folgt: 0180, auch 5678 und dann 110 hinten. Also ganz einfach. 110 hinten. Faxnummer 0180 5678 110. Jetzt begrüße ich ganz herzlich die Stefanie, 34. Ja, hallo Jürgen. Hallo Stefanie. Ich habe auch ein Problem, was mir total auf der Seele lastet, also wie so ein dicker Klumpen. Erzähl mal. Ja, folgendes. Ich habe mich also 96 selbstständig gemacht. Ich habe ein Bistro aufgemacht. Habe das 14 Monate gehabt und es lief auch eigentlich ganz gut an. Ich bin dann aber schwanger geworden, musste viel ins Krankenhaus, habe mich in der Zeit auch von meinem Freund zeitweise getrennt, damals noch Freund. Musste dann Angestellte reinstellen, die mich also nach Strich und Faden, sag ich jetzt mal, geklaut haben, weil ich hatte auch Zigaretten und so. Habe mich in dem ganzen Jahr also nur eigentlich um den Laden gekümmert, um mein Kind, um meine Schwangerschaft und Finanzamt habe ich, sagen wir mal, links liegen lassen. Habe immer gesagt, verschieben wir nächstes Wochenende, wenn ich mal zwei Tage frei habe, Weihnachten, Ostern, wenn wir dann drei Tage sind. Und wie man das so oft gerne macht, ne? Und ich habe es also nicht gemacht, habe das bis vor dann abgegeben. Und das Geld, was ich dafür gekriegt habe, konnte ich dann wenigstens mein Geschäftskonto ausgleichen. Aber Stand der Dinge ist jetzt, ich habe mich also immer noch nicht um das Finanzamt gekümmert. Wie bitte, seit wie vielen Jahren jetzt? Das ist jetzt seit einem Jahr. Bin jetzt also, habe jetzt zwei kleine Jungs, bin jetzt mit denen alleine, lebe jetzt seit drei Monaten in Scheidung. Das Bistro hast du aber noch? Nee, habe ich nicht mehr. Das ist weg jetzt? Nee, das ist weg, das ist Oktober 97 weg. Habe ich Weihnachten jetzt von meinem Mann getrennt, lebe jetzt in Scheidung mit meinen zwei Kindern alleine. Wohl oder übel muss ich Sozialhilfe beantragen. Nur das Schlimme ist eben mit dem Finanzamt, dass ich so eine Panik habe, da überhaupt hinzugehen. Ich würde ja da hingehen, sozusagen. Ich bezahle meinetwegen so viel ich kann jeden Monat, aber ich habe die Panik, dass sie also ich bin ja... Ich würde dich hier morgens aus dem Bett holen, um mich ins Gefängnis stecken. Nee, Stefanie, keine Sorge. Also so. Um wie viel Geld geht es denn da? Ja. Über den Daumen, was du dann eventuell nachzahlen musst. Ja, also ich schätze mal zwischen 50 und 100.000. Kannst du nicht, ne? Ich weiß ja nicht. Ich habe mich, wie gesagt, überhaupt nicht um diese Finanzamtssache gekümmert. Es gibt ja auch noch Vorsteuern, die man dann auch irgendwie wiederbekommt. Also ich habe nun gerade kein frisches Seminar in Sachen Steuerrecht hinter mir. Ich kann dich also in steuerlichen Sachen nicht so gut beraten. Ich würde aber mal so aus meiner Erfahrung heraus sagen, ein Jahr ist vielleicht noch nicht so ganz schlimm, wenn du jetzt mehrere Jahre das hättest laufen lassen. Ich habe nur so eine Angst, ich denke mir, irgendwie müssen die doch mal auf mich stoßen. Ja, natürlich, das werden sie auch und das dicke Ende steht natürlich aus. Ja. Stefanie, du gib dir doch endlich mal einen Ruck und geh zu einem Steuerberater und nimm deinen ganzen Kram, den du noch auftreiben kannst an Papiere und Unterlagen und schmeiß dem das auf den Tisch und sag, machen Sie mal. Ja, das nehme ich mir auch immer wieder vor, aber ich denke mir schon allein, der Steuerberater, der wird mir erstmal... Nee, der... Arschblasen, so der verdient ja gut Kohle bei. Also der wird ja nicht immer... Der wird zwar die Nase rumpfen wahrscheinlich, und aber die kennen solche Fälle. Ja? Ja, na klar. Ich meine, ich glaube, jede Woche, die du jetzt noch verzögerst, die belastet dich umso mehr. Ja, weißt du, das ist auch, das bedrückt mich so, weil ich habe ja jetzt nicht nur das, ich lebe auch in Scheidung, habe zwei kleine Kinder. Tausend Sachen wahrscheinlich um dich rum, die dich... Das lastet mir so auf der Seele, ja. Ich kann überhaupt nicht durchatmen, weil wirklich bei jedem Schellen denke ich, jetzt kommen drei Männer vom Finanzamt. Und bunkern dich ein. Und machen erstmal eine Hausdurchsuchung, nehmen alles mit, ja, sieht man ja schon mal im Fernsehen. Ja. Peter Graf oder so. Nehme ich mit und. Stefanie, damit es eben nicht so kommt, wirst du morgen zum Steuerberater gehen. Du wirst morgen zum Steuerberater gehen. Weißt du keinen guten Bekannten? Ich weiß nicht, aus welcher Stadt du anrufst. Oder rufst du überhaupt aus einer Stadt? Sehr in der Nähe aus Köln. Es gibt in Köln hervorragende Steuerberater. Und du brauchst bloß das Telefonbuch oder das Branchenverzeichnis aufzuschlagen. Such dir irgendeinen raus in deiner Nähe und geh morgen dahin. Du meinst also nicht, das Finanzamt sagt jetzt, wie sie kommen erst jetzt gehen sie erstmal. Die Gedanken machst du dir jetzt gar nicht mehr. Die Gedanken soll sich der Fachmann machen und der wird die ganze Sache dann noch regeln. Versprichst du mir jetzt hier heute Nacht unter uns beiden Betschwestern, dass du morgen zum Steuerberater gehst? Wir können es diese Woche, ich verspreche es dir. Ach, diese Woche, warum nicht morgen? Weil, ja, ich versuch's. Es gibt gar keinen Grund, es sei denn, du hast ganz wichtige Termine morgen. Nee, habe ich morgen nicht. Aber ich traue mich einfach nicht. Ach. Ich traue mich einfach nicht. Weil geht nicht, gibt's nicht, ne? Sagt doch so ein schönes Werbesprichwort. Nur der Steuerberater will ja auch Geld bekommen. Gut, und der sagt sich dann auch, ja, die... Egal, letztendlich jeden Tag, den du verstreichen lässt, verkompliziert dein Problem. Du gehst morgen zum Steuerberater. Ja, gut. Und wehe, ich erfahre, dass du nicht beim Steuerberater warst. Dann ist aber hier Rambazamberle in der Dose. Alles klar? Ja, danke. Stefanie, alles Gute. Okay, danke. Es wird schon nicht so ganz schlimm werden. Ja, hoffentlich nicht. Alles Gute. Okay. Tschüss. Okay. Ach, die Stefanie. Claudia ist jetzt dran. 23. Ja, hallo. Claudia. Jo. Du hast sie angerufen. Ja. Also sag mir den Grund. Ja, erstmal ein ganz großes Lob an die in der Telefonzentrale. Die sind total nett. Meine Kollegen. Ja. Das sind ganz tolle Kollegen. Ja. Ich gebe es weiter. Du bist auch ganz toll. Danke, du auch. Ja, danke. Also. Ja, mein Problem ist, ich suche ein Wundermittel. Ein Wundermittel? Ja, richtig. Mensch, ich auch. Ja? Ja. Hoffentlich nicht für das Gleiche. Das ist mir auch ein bisschen peinlich. Um was geht's denn bei dir? Und zwar habe ich seit ungefähr 2 Jahren Kopfläuse. Entschuldige, dass ich das I sage. Ja, das ist auch widerlich. Gut, dass wir uns jetzt nicht gegenüber sitzen. Mal so gesagt. Boah, danke. Nein, aber das Problem werden wir sicher lösen. Erzähl mir erstmal, so lange Zeit hast du Kopfläuse? Ja, und ich krieg die nicht weg. Ja, wo hast du dir die geholt? Bei Bekannten. Und die haben mir das lange nicht gesagt, dass sie welche haben. Mhm. Und ja, auf einmal hatte ich welche. Beschreib uns sauberen deutschen Bürgern doch mal. Ich bin auch sauber. Ja, ich glaub's ja. Die wir noch keine Erfahrung mit solchen kleinen, netten, possierlichen Tierchen haben. Sind die nicht. Wie sehen die aus? Wie bemerkt man das? Kann man die mit bloßen Augen sehen? Ja, kann man. Wie sehen die aus? Haben die 10 Beine, 100 Beine? Ich glaube 6 oder 8, keine Ahnung. Und wie groß sind die? So wie eine halbe Ameise oder so? Ja, 1 Millimeter bis 2 Millimeter. Mhm. Und welche Farbe haben die? Wenn sie mit Blut voll sind, dann sind sie braun, ansonsten sind sie weiß. Und sieht man die, wenn man die Haare so hochhebt? Oder fallen die auch schon mal so auf das Kopfkissen? Aua. Wie? Also ich mache es so, ich habe einen Läusekamm sozusagen. Mhm. Klingt total eklig, ich weiß schon. Und ja, da kenne ich mir halt jeden Tag die Haare aus und dann liegen die halt schön im weißen Waschbecken und dann zieht man die ganz toll. Und dann krabbeln die im Waschbecken? Ja, richtig. Und wie ist das in deinem Bett? Ist das Bett auch verlaust? Da sieht man eben nichts. Das sieht man nur auf ja, auf weißen, mhm, auf weißen Flächen. Und mein Bett ist eben, das Bettzeug ist nicht weiß. Mhm. Sind das denn Läuse, die nur sich an Menschen aufhalten oder, ja, gehen die auch eben in Kopfkissen oder in Bettzeug rein? Das nicht? Nee, das sind dann Kleiderläuse. Das wäre eine, du kennst dich ja schon aus, du bist eine Fachfrau. Oh nee, hoffentlich nicht. Jetzt sagt der gesunde Menschenverstand, ja, Claudia, lass dir doch die Haare abscheren. Eine, ja, eine Glatze, sind sie weg? Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Oder warum gehst du nicht in die Apotheke? Es gibt doch so Entlausungsmittel. Ja, hatte ich ja alles schon. Aber? Nützt nichts. Wirklich nicht? Warst, nee, du beim Arzt? Warst du beim Arzt deshalb auch? Ja, war ich auch schon. Aber jetzt ist das Problem, seit Januar arbeite ich bei einer Krankenkasse. Und ich will natürlich nicht, dass irgendwie meine Kollegen und mein Chef das mitkriegen. Klar, die... Klar, das kann natürlich heikel enden unter Umständen. Und problematisch ist es eben auch, weil das auch ein psychisches Problem langsam wird. Sind die Läuse nur auf dem Kopf oder auch im Schambereich unter den Armen? Nee, nur am Kopf. Nur auf dem Kopf. Ekelst du dich vor dir selbst bisweilen? Ja. Das glaube ich. Das glaube ich. Ja, nee. Ich mir nein, das ist so. Wenn ich mir das vorstelle, ich hätte seit so und so vielen Jahren Kopfläuse, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ja, also mal sind sie eben weniger, mal sind sie weg, dann sind sie wieder da. Wie erklärt man denn, dass diese Kopfläuse durch diese Mittel, das sind doch Hammermittel, soweit ich informiert bin. Ja, dass, die sind hochgiftig. Dass die deshalb nicht getötet werden? Ich weiß es nicht. Also auch mit meinen früheren Bekannten habe ich keinen Kontakt mehr, seitdem ich das dann mitgekriegt habe. Mhm. Und trotzdem, ich weiß es wirklich nicht. Wenn man eben das... Also der Apotheker und der Arzt können es sich nicht erklären. Nee. Mhm. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Dein Umfeld weiß davon. Nee. Nee, aber du sagst gerade mit den Bekannten, die wären nicht mehr seitdem, die das wissen. Oder habe ich das falsch verstanden? Die haben eben mir erzählt, sie hätten welche. Mhm. Und dann hatte ich eben auch die Läuse und seitdem ist der Kontakt zu denen eben... Ach so, jetzt verstehe ich, ja. Ja, das weiß keiner. Es weiß sonst überhaupt, außer mir weiß es sonst keiner. Und den Millionen Zuschauern. Und den Millionen Zuschauern, ja, gut, die kennen dich ja nicht. Nun, ist doch dann diese Lösung mit der Glatze doch die allerbeste. Das kann man doch heute als Mode irgendwie schon hinstellen. Nee. Ja, aber Claudia, Mensch, ehe ich mich mit Kopfläusen so lange rumschlage, würde ich mir wirklich die heftigste Glatze dieser Welt scheren lassen. Oh, nee. Dann zieh immer irgendein Käppi auf oder kauf dir eine Perücke oder weiß der Geier was. Nee, ist nicht mein Ding. Ja, ist es denn dein Ding, diese Dinge auf dem Kopf zu haben? Oh, ich hoffe jetzt, dass vielleicht jemand zuhört, der irgendwie was weiß. Stichwort Wundermittel, ne? Ja. Gut, wenn uns jetzt jemand zuhört, der auch lange Probleme mit Läuse hatte. Ja. Und das, welche Mittel hast du denn schon ausprobiert? Sag mal, vielleicht dann grenzen wir das schon mal ein. Also das bekannteste Mittel ist Goldgeist Forte. Goldgeist Forte, klingt auch schön, ja. Ja, ganz toll, überhaupt die Aufschrift und so vorne drauf, die Bildchen und so mit Hexenkessel, ganz toll. Dann die Leder habe ich schon ausprobiert, das ist auch so ein Shampoo. Mhm. Ich habe schon das Shampoo von unserem Hund ausprobiert. Da ist auch ein Insektizid drin, hat aber auch nicht geholfen. Ja. Und Branntweinessig habe ich dann mal gelesen, soll auch helfen, aber es stinkt nur und hilft überhaupt nicht. Wie lang sind deine Haare überhaupt? Die sind, ja, so 20 Zentimeter über der Schulter. Ach, so lange Haare auch noch? Ja, ja. Da ist das natürlich ein radikaler Schritt für dich, eine Glatze sich schneiden zu lassen. Und ich glaube auch kaum, dass da mein Chef mitmacht. Naja, wenn du dir eine Perücke kaufst. Oh, nö. Doch, nö. Ich bin 23. Ist doch egal, die wachsen dann wieder nach, Mensch. Nee. Ach, stell dich nicht so an. Guck mal, wenn du jetzt krank wärst, gibt es so viele Leute, die Chemotherapien machen müssen. Da ist es zwangsläufig so, dass sie die Haare verlieren erstmal. Und es geht alles auch. Dagegen ist dein Problem ein Witzproblem. Ja, ich weiß schon, aber ich wohne eben auch in einer kleinen Stadt. Mhm. Also wenn ich jetzt in Berlin oder so wohnen würde, dann wäre das ja kein Problem, da läuft ja jeder Fünfte mit Glätze in der Gegend rum. Ja, deswegen war die Idee halt, es gibt ja heute Perücken, das merkt man gar nicht, dass das Perücken sind. Claudia, dass du da so hartnäckig bist. Ich dachte, du würdest jetzt sagen, ja, das ist die Idee, ich kaufe mir jetzt eine Perücke. Nee, es ist ja nur der letzte Schritt. Ja, das wird aber jetzt mal allmählich Zeit. Hast du einen Freund übrigens? Nee. Deshalb nicht? Nee, schon länger nicht. Ach so. Ich will keinen. Weil, wenn ich mir vorstelle, dein Freund und der schläft bei dir mit dem Bett und so, das für den wäre das ja auch nicht erfreulich, ne? Tja. Also, liebe Claudia, damit du nicht noch weiter verlaust, wer weiß, welche Folgen das hat. Ich weiß gar nicht, ob das gesundheitsschädlich ist, wenn man viele Jahre sowas hat. Kann ja auch sein, dass das irgendwelche Auswirkungen auf das Blut hat, die Bisse, oder ich weiß es nicht, ich habe überhaupt null Ahnung. Tu was, Mädchen, mach was. Also ich glaube nicht, also mein Arzt sagt, es macht nichts aus. Möchtest du in Rente gehen mit den Läusen? Nee, nicht unbedingt. Na also. Also überleg das. Also wir machen natürlich jetzt hiermit einen Aufruf. Wenn jemand ein super Wundermittel gegen Läuse weiß, soll er natürlich sofort anrufen. Dann können wir ein kurzes Gespräch in der Sendung führen. Oder wir leiten das Gespräch direkt an dich weiter. Mhm. Oder die Radikalkur, ne? Und mit dir möchte ich auch nochmal in 4 Wochen sprechen. Wow. In 4 Wochen. Und wenn ich in 4 Wochen mit dir rede und ich kriege mit, dass du immer noch Läuse auf dem Kopf hast, dann wasche ich dir aber den Kopf. Wow. Da kannst du aber wohl für, du. Ja. Claudia, so ein junges, nettes Mädchen wie du. Mit Läusen. Aber im Ernst, bist du nicht gehemmt, da auch Jungs anzusprechen? Deshalb? Nee, ich gehe kaum noch raus. Deshalb? Ja. Hat das richtig, das ganz im Ernst, zu so einer Isolierung geführt? Ja. Und das nimmst du alles in Kauf, nur aus Scham, dir da nicht so ein Ding zu kaufen? Aber das ist doch blöd, eine Perücke in meinem Alter. Also, nö. Also Claudia, was ist denn blöder, eine Perücke oder als 23-jährige junge Frau Läuse auf dem Kopf zu haben? Ja, wahrscheinlich haben mehrere Läuse und sprechen nicht drüber. Naja, ich glaube nicht so viele. Also, die Sachlage ist klar. In 4 Wochen reden wir beide wieder miteinander. Ja, okay. Heute ist die Nacht vom 20. auf 21. In der Nacht vom 20. auf 21. Mai, sofern da kein Wochenende ist, reden wir wieder miteinander, okay? Ja, soll ich anrufen? Ja, wir werden dich. Ja, nee, wir werden dich anrufen. Wir machen das auf Nummer sicher. Ah ja, okay. Ich will das genau wissen. Ja, okay. Okay. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Hab ich noch nie gehört. Anke, 25. Ja, hallo Jürgen. Anke. Also, ich bin erstmal total happy. Ich habe heute das erste Mal versucht, bei dir anzurufen. Nein. Und sofort bist du durchgekommen. Und bin durchgekommen? Du bist eine Glückspilzin. Ja. Oder ein Glückspilz. Könnte man sofort sagen. Also, genau. Und jetzt wollen wir auch die Zeit nutzen, die wir beide miteinander haben. Ja, genau. Ich möchte mit dir über meinen Job reden, ja? Den ich über alles liebe. Aha. Ich habe da so ein kleines Problem. Firmennamen darf ich eigentlich nicht nennen. Nee, wäre nett, wenn du ihn nicht nennen würdest. Genau, tue ich jetzt auch nicht. Nein. Also, ich verkaufe Haushaltsartikel auf Heimvorführung. Ja. Und zwar Kunststoffartikel von höchster Präzision. Ach, ich glaube, wir assoziieren da so etwas Bestimmtes, ne? Ganz genau. Das, mit 30-jähriger Garantie. Ich wollte sagen, das kennen die Hausfrauen doch schon seit vielen Jahrzehnten, ne? Seit 35 Jahren. Und beliebt im ganzen Land. Beliebt im ganzen Land. Sehr praktische Artikel. Richtig. Ja, meine Mutti bringt mir auch sowas schon mal mit. Ja, dann weißt du es wahrscheinlich dann auch gut zu nutzen. Ich weiß damit umzugehen, ja. Prima, freue ich mich, dass du ein Kunde bist. Ja, ich bin zu dem Job gekommen, weil ich eigentlich nur einen Behälter davon brauchte, von dieser Firma. Ja. Arbeitslos war. Ja. Einen Führerschein hatte. Mhm. Und ein Auto wollte. Mhm. War auf einer Vorführung, Heimvorführung. Mhm. Hab dort eine Gruppenberaterin kennengelernt, die mir sagte, wenn du bei uns anfängst, hast du die Möglichkeit, ein Auto zu kriegen. Mm. Hörte sich lukrativ an. Hört sich sehr interessant an. Richtig. Vielleicht sollte ich bei euch auch anfangen. Ich habe auch kein Auto. Muss ich dich leider enttäuschen, weil Männer haben leider diese Chance nicht. Hey, was meinst du, was ihr los würdet, wenn ich das verkaufen würde? Wenn ich Hausberatungen machen würde mit den Töpfchen? Ja. So viele Töpfchen könnten gar nicht gepresst werden. Das glaube ich dir gerne, aber ich denke mal, das sollte man eher nach Frankfurt weitergehen. Das ist nicht mein Part. So. Also du bist jedenfalls mit Haut und Haaren hatten wir auch gerade, verwoben mit deinem Job und findest ihn richtig toll. Ja. Aber gibt es auch ein Problem oder wolltest du mir einfach ein bisschen davon erzählen? Ich habe auch ein kleines Problem bei. Möchte ich eigentlich auch ganz kurz erzählen. Ja. Ja, dann habe ich auf diesen Firmenwagen gekriegt, war total happy, habe das innerhalb von einem halben Jahr geschafft und habe eine gute Freundin gehabt. Deren Freund, der war ein bisschen sauer auf mich. Mhm. Und der hat mir diesen Wagen einmal mit Messerstichen ruiniert. Mhm. Das heißt, einmal die Reifen zerstochen, die Bremsleitung durchgeschnitten. Weswegen war der denn sauer auf dich? Seine Freundin hat sich von ihm getrennt und er ist der Meinung, ich bin daran schuld. Mhm. Mhm. Also der Wagen war nicht ganz ruiniert, aber ganz schön beschädigt. Ich konnte in der Nacht nicht mehr nach Hause fahren. Mhm. Drücken wir es so aus. Mhm. Ja, und 4 Wochen später parkte ich dann an einer anderen Stelle und kam um 1 Uhr nachts zu meinem Auto und mein ganzes Auto befand sich just mit weißer Farbe. Mhm. Nicht, dass ich einen weißen Firmenwagen gefahren habe. Mhm. Ich weiß auch, der hätte in die Wäsche gemusst. Mhm. Aber dieser Wagen befand sich komplett mit weißer Farbe. Mhm. Also das hat meine Chefin in ihren 26 Jahren noch nie erlebt. Mhm. Das hat mich auch tierisch mitgenommen, tierisch zurückgeworfen. Ja, und das war eigentlich der Grund, warum ich überhaupt angerufen habe. Was ist denn jetzt, hast du den Typ angezeigt? Ja, logisch. Aber es ist ja schwierig, wahrscheinlich ihm das nachzuweisen, ne? Wenn es keine Zeugen gibt. Also es läuft ein Verfahren. Mhm. Ich weiß da auch einige Details, möchte ich aber jetzt nicht drüber sprechen, mhm. weil ich mhm. natürlich nicht weiß, ob der Typ zuguckt. Nee, wenn das Verfahren läuft, sollten wir da auch nicht so im Detail drüber reden. Ich persönlich finde das nur sehr traurig, der ist auf Bewährung draußen. Oh, dann riskiert er sehr viel. Hat inzwischen fast 10 Anzeigen, die gegen ihn laufen. Mhm. Und was ich so traurig finde an unserem Rechtsstaat, der macht relativ wenig. Die Bürokratie arbeitet sehr, sehr lang. Mhm. Was man leider Gottes immer und immer wieder hört und eben auch manchmal bei Fällen, wo es dann nicht mehr zum Lachen ist, wo es um ernste Dinge geht, wo es um Mord und um Totschlag geht. Ja. Die Sache läuft, aber ich glaube, so wie ich dich jetzt interpretiere, dass dir diese Vorkommnisse deinen Spaß an der Arbeit nicht genommen haben. Nein, ich bin inzwischen wieder so weit, dass ich sage, okay, also Firmenwagen ist erstmal weg, weil der Schaden war über 6.000 Mark. Aber ich sage, in 6 Monaten gibt es einen flatschneuen Opel Astra. Mensch, das neue Modell. Das neue Modell, das will ich haben. Das also ich glaube, dann wird das noch besser klappen mit den Beratungen bei den Hausfrauen. Denke ich mir, ja, obwohl es sind nicht nur Hausfrauen. Nein, nein, es sind doch Hausmänner. Ich will gar kein Klischee hier verbreiten. Wir haben inzwischen auch Berater. Liebe Anke, wenn du unterwegs bist, vielleicht morgen und übermorgen, grüß doch mal die Runde von Hausfrauen und Hausmännern. Herzlich von mir. Mach ich doch klar. Ne? Machen wir jetzt, vereinbaren wir mal so. Mach ich. Alles Gute und auf dass dir das Auto nicht wieder weiß angepinselt wird. Nee, der schicke neue Astra. Wenn das passiert, melde ich mich. Ja, mach das. Okay. Tschüss, Anke. Ciao. Gabi, 30. Ja, hallo, hier ist Gabi. Ja, Gabi, guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte der Steffi eigentlich mal Mut machen, weil ich habe so ziemlich das gleiche Problem wie sie mit dem Finanzamt. Mit dem Finanzamt? Ja. Du traust dich auch nicht, dich da zu melden? Oder? Doch, ich hab's getan. Ja, wie hast du es denn gemacht? Auch über einen Steuerberater? Ja, ich bin erstmal mehrfach von denen angeschrieben worden, was ich auch durch meine Schwangerschaft und durch die komplizierte Geburt ein bisschen hab schleifen lassen. Mhm. Und dann standen dann die netten Herren an der Türe, mit denen habe ich dann erstmal freundlich gesprochen und die haben mir dann den Weg aufgezeigt, dass sie erstmal Papiere zusammensuchen, Steuerberater gehen und dann hinkommen und besprechen, wie es abgezahlt werden kann. Mhm. Also die haben sogar den Ratschlag gegeben, dass du zu einem Steuerberater gehen sollst? Ja. Ah ja. Mhm. Ja. Und die sind sehr freundlich, muss ich wirklich sagen. Und ich hatte einen guten Steuerberater, aber wie gesagt, durch die Schwangerschaft und alles habe ich das schleifen lassen. Und mein Mann ist auch sehr viel arbeitslos gewesen, mhm. die Zeit über, wo ich selbstständig war. Und also es kam kein Überfallkommando und die haben dich inhaftiert direkt, das war nein, nicht so. Nein, nein, nein, die kommen erstmal, gucken natürlich, ja. machen eine Hausuchung, klar, die gucken mal grob rein. Mhm. Wenn es hart ist, kommen die natürlich, gucken genauer. Mhm. Aber wenn man sich mit denen freundlich einigt und nicht da direkt abwertet ist, dann klappt das schon. Gibt es schon Resultate? Ja, also ich habe mit denen ausgemacht, dass ich keine Raten zahlen kann mhm. und je nachdem, wie mein Mann halt verdient. Um welche Summe geht es insgesamt? Es liegt insgesamt an Schulden ungefähr 120.000 Mark. Das ist übel, ne? Das, ja, aber das ist aber nicht alles Finanzamt. Mhm. Auf jeden Fall bist du mit denen einig geworden und du kannst nur den Rat an all die Leute, die solche Sachen vor sich herschieben, auch geben. Geht zum Steuerberater und bringt die ganze Sache ins Rollen. Ja, entweder Steuerberater oder Schuldenberatung. Oder Schuldenberatung, ja. Diakonische Werke etc. Mhm. Die haben sowas. Die mhm. machen das auch recht gut. Du bereust es nicht, dass du so gemacht hast. Ist zwar ein bisschen schwer, die Raten einzuhalten, aber irgendwie klappt es immer. Wenn ich mal einen Monat nicht kann, schreibe ich an oder rufe mhm. an und sage, hier, tut mir leid, ich kann nicht oder kann nur den und den Betrag und das geht auch. Ja, dann sage ich schön und gut, dass du durchgekommen bist und bedanke mich für den Rat und den Tipp, den du jetzt weitergegeben hast an all die Betroffenen, die in ähnlichen Situationen sind zurzeit. Ja, kein Problem. Vielen Dank. Übrigens, deine Sendung ist super. Danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich den Frank. Frank ist 18. Frank, bitte. Ja, habe ich gesagt. Ja, hallo Domian. Ja, Frank. Frank, dein Thema. Mein Thema ist eigentlich bloß das Abi 98. Du hast Abi gemacht? Na, ich mache jetzt noch. Du bist dabei? Nur genau. In welcher Phase befindest du dich im Moment? Ich habe gestern, also heute oder gestern, na sagen wir mal gestern, Deutsch Abi geschrieben. Mhm. Und wie war's? Naja, ging so. Thema? Freie Erörterung. Freie Erörterung, worüber? Über so einen Text vom Jurek Becker. Ja. Naja, war ein bisschen schwachsinnig, aber ging so. Ja. Wie lange dauert es noch, bis du alles hinter dir hast? Wie viele Wochen noch? Am 3. Juli oder sowas ist dann alles vorbei. Ja, also du hast Deutsch, Leistung und was noch? Nee, Deutsch habe ich Grundkurs. Ach so, Grundkurs. Was, ja. Was sind die Leistungskurse? Na, Mathe, Englisch noch. Mathe, Englisch. Mhm. Ja. Ja. Na, ansonsten dann halt noch Geschichte irgendwie mündlich. Du wirkst so gelassen, macht dir nicht viel aus, der Abi-Stress. Der Abi-Stress ist nur so, der die Phase dann so danach. Ja. Also ja. So mit Lehrstelle finden oder sowas oder Studienplatz. Was willst du denn, was wäre denn dein Traum? Was würdest du denn gerne tun? Na, also ein Traum wäre ja irgendwie an die Berufsakademie, dann was mit Wirtschaft zu machen oder sowas. Ja, und was spricht dagegen? Was hält dich davon ab, das zu versuchen? Ja, versuche ist ja kein Problem, du wirst was kriegen. Mhm. Naja, du musst halt erstmal dann dich da versuchen zu bewerben, ne? Ja, das habe ich ja auf jeden Fall schon gemacht und so auch schon ein Vorstellungsgespräch und sowas gehabt. Ja. Und wenn man dann gleich als erstes hört, ja, es gab wie viel, 1400 Bewerber auf 20 Stellen oder sowas. Das ist es immer. Dann ist dann, ja. Du musst natürlich dann dir auch Alternativen entwickeln, ne? Dass du, wenn das nicht klappt, halt irgendwie in eine andere Richtung gehst. Oder naja, Volkswirtschaft studierst oder weiß der Teufel was. Naja, jetzt nach dem Abi muss ich ja sind, erstmal zum Bund. Mhm. Und darf ich ja erstmal Zeit, noch ein bisschen mich zu bewerben genau. Und das Zeug. Was ist denn jetzt, um nochmal aufs Abi zu kommen, was macht dir am meisten jetzt noch Sorgen, was vor dir liegt? Was vor mir liegt? Mhm. Eigentlich nur noch das Mathe. Das Mathe. Ich bin eigentlich zufrieden, dass ich Deutsch hinter mir habe. Ja. Das war eigentlich das, wo ich die größte Sorge hatte. Das war nicht so ganz effektiv mit dem Deutsch, ne? Wenn man so hört, das Mathe, aber ist ja egal. Naja, ist ja egal. Lieber Frank, ich drücke dir die Daumen. Ist das okay? Na gut. Und grüß die Kommilitonen. Das sagt man da ja nicht. Grüß die Mitschüler. Na okay. Okay, alles Gute. Na und tschüss. Tschüss. Jetzt ist noch die Helga dran. Und Helga ist 58. Helga! Ja, hallo, Domian. Ja. Ich habe die Sendung jetzt mitverfolgt. Also die Sendungen laufen schon und die ist sehr schön und ich bin sehr stolz auf Sie, muss ich sagen. Also die Sendung ist toll. Wir duzen uns aber, ne? Ich habe dich jetzt auch geduzt. Ah ja, gut, ist gut. Ja. Also es geht um Folgendes, um die Dame, die mit den Kopfläusen. Ja. Und da kann ich aus Erfahrung sagen, ich habe als Mädchen und meine Schwester auch in der Schule die Kopfläuse gehabt. Mhm. Und da sind meine Eltern sehr radikal mit uns vorgegangen, und zwar mit Petroleum. Mit Petroleum? Ja. Wie geht das denn? Da wird das ganz pure Petroleum aufs Haar geschüttet, so richtig draufgossen wie Wasser, und dann wird es mit Handtuch eingewickelt. Also wir wollen es nicht anzünden, ne? Nein. Vorsicht, ne? Nein, bestimmt nicht. Ja. Sondern nur mit Petroleum, also eingewaschen, Handtuch eingewickelt. Und ungefähr eine Stunde drauflassen, das tut zwar höllisch weh. Und stinkt wahrscheinlich wahnsinnig. Wahnsinnig stinkt und es tut weh, weil die Läuse, die beißen sich ja in die Kopfhaut. Ach, das Petroleum selbst tut gar nicht weh, sondern dass die Läuse sich in ihrer Panik dann in die Kopfhaut beißen. Na, die sind ja vorher schon drin gewesen. Mhm. Und da sind so ganz kleine, möchte ich sagen, Blutflecken oder so, ach so. Kleine aufgefressenen Schichten oder was. Und das brennt dann. Und das brennt entsetzlich. Und das hat geholfen? Das hat geholfen. Wir haben lange Zöpfe gehabt. Mhm. Und wir haben die Läuse weg gehabt. Wir haben es dann nach einer Stunde ungefähr, haben uns die Eltern wieder ein paar Mal Kopf gewaschen. Und dass er das wieder sich normalisiert hat vom Stinken her. Und die Leute waren aber weg. Also Helga, das könnte das Wundermittel sein, ne? Ich hoffe. Es könnte so, wir übernehmen jetzt mal keine Verantwortung, aber wenn du die Erfahrung gemacht hast, ja, dann muss da ja auch irgendwas dran sein. Also wir haben unsere Leute weggehabt. Reines Petroleum, ne? Reines Petroleum. Kriegt man überall zu kaufen, ne? Sicher, überall zu kaufen. Dann danke ich für deinen Anruf. Bitte. Und hoffe, dass es wirkt. Ja, ich hoffe auch, dass ihr damit Glück habt. Ja, alles Gute. Tschüss, Helga. Danke. Tschüss. Schön. So, Freunde, das war's für heute. Unsere erste Talk-Radio-Sendung nach der Osterpause. In der Technik war Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da mit einer Themennacht. Und da heißt unser Thema Gier. Gier. Ich möchte mit gierigen Menschen reden, die sich bekennen und sagen, ja, ich bin gierig. Und ich möchte mit Leuten reden, die Opfer sind oder geworden sind von gierigen Menschen. Ab 0 Uhr sind wir zu erreichen unter unserer Telefonnummer und um 1 sind wir da im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Eine schöne Nacht, bis morgen. Bye bye, ciao.